Thank you. Das war die Interpretation eigener Werke von Christian Wolff vor 2 Tagen beim Club Katarakt Festival 11 auf Kampnagel. Und ich fahre fort mit dem Interviewausschnitten mit Christian Wolff. Ich hatte ihn darauf angesprochen, als Vergleich jetzt zwischen der neuen Komposition, die vorher zu hören war, Where, und Burdocks, eine Komposition, die schon circa 43 Jahre zuvor komponiert wurde, dass der Anteil an grafischen Notationen weniger geworden ist und dass das auch bei seinen Musikerfreunden Morton Feldman und Earl Brown so war. Und da hatte ich ihn dazu befragt, ob es Gründe dafür gab und welche. Und hier die Auskunft von Christian Wolff. Ja, er hat eigentlich schon ganz früh aufgegeben, diese Digraph-Notation zu benutzen. Und weil die war, ja, also die alternative Notationen, bei mir wenigstens, ja, die waren da, um diese, wie heißt das auf Deutsch? Indeterminacy, also das Unbestimmtheit. Unbestimmtheit, ja, genau. Um dieses Element von Unbestimmtheit möglich zu machen. Und das habe ich dann Strecke gemacht und dann habe ich, da war eine Strecke, wo ich besonders politisch interessiert war und wollte eigentlich Musik machen, die, wie könnte man sagen, die mehr normale Musik wenigstens aussah, ja, und auch zu einem gewissen Grad klingte. Also da habe ich mich wieder zur normalen Notation, bin ich zur normalen Notation gegangen. Allerdings auch da mit kaum Anweisungen über Tempo, Phrasierung, also diese detaillierte Notation habe ich fast nie benutzt. Und dann nach einer Weile, und das ist jetzt der Fall und für längere Zeit jetzt, so eine Mischung von offenen, so indeterminierten Notationen und konventionelle, traditionelle Notationen. Mhm. Ja. Nicht zufriedenbar. Nicht zufriedenbar, ja. Also, das ist ja so ungenau, oder nicht? Ja, ich glaube, nein, es war nicht so sehr das, als in der Zeit, die meisten Spieler haben nicht gewusst, was damit zu tun und haben blöde Sachen gemacht. Also, und auch haben eigentlich sabotiert. Sie haben nicht, wo die Tonhöhen waren, haben sie dann ein Liedchen gemacht oder sowas Dummes. Ja, also, und das wollte er dann doch nicht möglich machen. Ja, ja, ja. Okay. Weil bei ihm, er war nicht besonders interessiert in Unbestimmtheit, glaube ich. Ja. Nein. Also diese Freinotation von ihm hat mehr zu tun mit Klangcharakter. Also er wollte zum Beispiel Flöten im hohen Register. Die Tonhöhen waren ihm egal. Er wollte nur den Klang von Flöte in hohen Register. Gut, also er macht das, er schreibt das und nichts weiter. Und er hat ein ganz genaues Bild von dem Klang, der entstehen würde. Also in dem Sinn überhaupt nicht indeterminiert. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann die Wahl von den Tonhöhen kann ich selber machen. Und dann hat er ist zurückgegangen. Mhm. Ja. In der nächsten Frage, oder stellte ich ihm die Frage, inwieweit er weil es eine Phase gab in seiner musikalischen Arbeit, in der er die Komposition zugunsten der Improvisation aufgeben wollte. Hintergrund auch ein bisschen seine Zusammenarbeit mit AMM, also Keith Rowe und Eddie Brevost und John Tilbury, alle drei Improvisatoren, und auch mit anderen Musikern. Er hat ja vorher über das Scratch Orchestra mit Cornelius Cardew und anderen gesprochen und daraufhin die Frage und jetzt hier die gleich ganz klare Antwort. Nein, große Antwort. Nein, ich tue sehr gerne improvisieren und ich mache es öfters, aber es war eine ganz andere Sache. Es ist einfach eine andere Art, Musik zu machen. Ja. Und ich finde, also klar, es ist dieselbe Person macht beides, also sie werden schon überschneiden, aber es ist eine ganz andere Erfahrung für mich, das Improvisieren und das mit Noten schreiben. Ja. Mhm. Ich habe in der letzten Zeit eine Diskussion mit Eddie Prevost von AMM, mit dem ich gerade ein Konzert gemacht habe vor ein paar Monaten in London. Und er ist sehr streng. Also für ihn die einzige Musik, die irgendetwas Wert hat, muss improvisiert sein. Das ist, ich andererseits sage, ja, ist sehr schön, ich tue das sehr gerne, aber andererseits, wenn man komponiert, kann man Sachen machen, die bei Improvisation einfach nicht passieren können, außer durch ganz unerwarteter Zufall. Und das ist doch eine ganz andere Sache, wenn man das etwas schreibt und plant. Und bei Improvisation tue ich Sachen, die ich nie in einer Komposition machen würde, wahrscheinlich. Und andersrum, bei Komposition passieren Sachen, die nie bei Improvisation kommen. Also es sind andere Welten, glaube ich. Ja. Ja. Das heißt nicht, dass bei Aufführungen von meinen notierten Kompositionen ein Element von Improvisation dabei ist. Ja. Ich glaube, bei allen Aufführungen ist immer ein kleiner Teil von Improvisation, auch wenn man Beethoven spielt. Ja. Das merkt man, weil 5 Pianisten spielen dieselbe Beethoven, sondern ganz anders. Ja. Das ist dieselbe Partitur, dieselbe Notation, aber jeder hat irgendwie eine andere Art, das zu machen. Und wahrscheinlich von einer Aufführung zur nächsten ändert sich alles ein bisschen. Ja? Also das kann nur sein, weil im Moment des Spielens irgendwie ein improvisatorisches Element da reinkommt. Ja? Ganz klein, aber ist doch da. Ja? Und das macht's eigentlich, macht die Aufführung gut, ja? Dass dieses kleine Unbestimmtheit doch da ist. Ja. Ja, soweit jetzt erstmal wieder der Stopp, ein Stopp für die Interviewparts. Es wird gleich weitergehen mit einem Mitschnitt von Bird Dogs, das auch vorgestern gespielt wurde, unter Beteiligung auch von Christian Wolf, der Melodica da gespielt hat. Wir hatten jetzt ja einige Ausschnitte gehört von dem Interview und wer weiteres Interesse hat an den Gedanken von Christian Wolf und den Gesprächen über Musik, dem kann ich nur das Buch empfehlen, Cues, Writings and Conversations, also Hinweise, Schriften und Gespräche. Das sind eine Sammlung von Interviews und Gesprächen und Texten, die Christian Wolf geschrieben hat, die 1998 in der Edition Musiktexte herausgebracht wurde, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ein Buch von, ja, circa 500 Seiten und das fasst sehr gut zusammen die verschiedenen Ideen und Ansätze, die Christian Wolf bei seinem Komponieren und auch Improvisieren hat und weiterführen wird. Jetzt also der Ausschnitt fast das ganze Konzert Bird Dogs vor 2 Tagen gespielt im Club Katarakt Festival in Kampnagel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, soweit der Mitschnitt von Burdocks vom vorgestern vom Katarakt-Festival mit Kristen Wolf, der zum Schluss auch mit der Melodika zu hören war und dessen Husten dann auch die Aufführung beendet hat. Ich hatte ihn noch kurz in der Interview-Session gefragt, was er denn von Aufnahmen von seinen Stücken hält, und das will ich nicht vorenthalten. Aufnahmen. Einerseits besonders bei den kleinen Moment nochmal zurück. Ich bin sehr ambivalent mit Aufnahmen. Einerseits besonders bei den offenen Stücken gibt es dann den Eindruck, das Stück muss so klingen, muss so sein, und das ist falsch, das soll nicht so sein. Also man muss ganz klar sein, dass es der Fall ist. Andererseits so viele Aufführungen gibt es dann auch wieder nicht, und einfach für Informationen, oder dass die Leute ein bisschen wissen, was ich da mache, ist es schon ganz gut, ein paar CDs da zu haben. Mhm. Ja, ich meine, ich habe zum Beispiel Burdocks angehört, da gibt es die eine Version von Sonic Youth und die andere Version mit Fred Frith, und ich glaube, du hattest auch mit dem Spiel. Das ist total anders. Ja. Und dann es gibt die erste Aufführung eigentlich, die offizielle erste. Die ist jetzt wieder das war zuerst mal auf einem LP, aber die ist jetzt auch auf einem CD. Und das war ein Sextett mit David Tudel und Gordon Mumma und David Behrmann und Frederick Shevsky. Das war eine All-Star-Band. Und ich habe mitgespielt. Und Brother-in-Law, der geigt ganz gut. Der hat auch mitgespielt. Naja, jetzt gibt es drei Versionen. Und die sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, ein Außenstehender würde gar nicht mal unbedingt vermuten, dass das dasselbe Stück vielleicht ist. Es gibt ein Merkmal bei Burdocks, ist diese Melodie. Die kommt bei allen vor. Also im Moment, wo man das hört, das ist Burdocks. Aber sonst, Sie haben ganz recht, du hast ganz recht. Das ist, es kann ganz anders. Mhm. Und es hängt sehr drauf an von den Aufführenden. Ja, was sind das? Bei Sonic Youth, klar, das ist nicht dasselbe als David Tudor und Frederick Shevsky. Ja. Mhm. Und die andere, die war ganz lustig mit Fred Frith, und eine ganz merkwürdige Mischung eigentlich. Der Gordon Mumma hat dabei gespielt und ich auch. Also wir waren die Letzten von der Originalaufführung. Okay. Und die anderen waren meistens von der Improvisationsszene. Ja, damit geht die heutige Klingding-Sendung zu Ende mit dem Feature über Kristen Wolf, und Electronic Jam ist hier schon am Start. Ich werde noch gleich, vielleicht so als Übergang, ein Stück einspielen, Duo for Violins von 1950, gespielt von Daniela Straßvogel und Biljana Vucikova, beide Violine. Sonst sage ich schon mal Tschüss und vielen Dank für das Interesse an der Sendung. Die nächste Klingding-Sendung wird am 18.02.2016 sein, 4 Wochen. Und dann, wenn die Vorbereitungszeit ausreicht, mit einem Special zu Karl Friedrich Klaus, ein Poet, der seine Texte vertont hat, und es gibt Aufnahmen und Texte von ihm natürlich, einiges zu präsentieren. Das dann, wenn es klappt, in der nächsten Sendung. Ganz sicher ist es noch nicht. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es am einfachsten unter der Webadresse hierunda.de/klingding.html. Informationen über Konzerte mit aktueller Musik unter der Webadresse www.vamh, und morgen die Möglichkeit, das Club Katarakt Festival am letzten Tag zu erleben. Die lange Nacht beginnt um 20 Uhr auf Kampnagel. Ab 20 Uhr verschiedene Ensembles aus Hamburg und aus anderen Städten, die dann nacheinander auftreten. Und ab 1 Uhr wird Suche auflegen. Dazwischen gibt es Visuals von Rainer Kohlberger, genau. Soweit also die heutige Klingding-Sendung. Mein Nachfolger ist hier schon furchtbar am Start. Und ich muss auch sagen, du hast ja Suche gerade vorgelesen, ich kann es ja nur empfehlen. Also wer Suche kennt, ne, alle, nicht Alex, sondern doch Alex, ah, ich komme nicht mehr drauf, auf jeden Fall. Entspannte Mucke und sehr nett. Axel, genau, Axel. Axel, okay, okay. Gut, damit das Ganze nicht stressig wird, spiele ich jetzt also nochmal noch einen Track ein, und zwar das Duo for Violins von Christian Wolff. Tschüss und weiter anregendes Hören und viel Vergnügen.